anderen das Leben schwer. Jahre hat's gedauert, damit das alles perfekt ist. Und damit das weiter rangeht, war das sicher nicht das letzte. Komm mit Wannabes, ich glaub, heute bin ich abgesichert. Hab den Teufel auf der Seite gegen Staat und seine Richter. Mittlerweile schwer ziehbar, weil ich aus der Reihe tanze. Ich komm mit schicken Sneakers, einem Hemd und einem Geigen dran. Ich bin die Definition von dem Rapper, der Untergrund ist, aber alles erfickt. Gib mir das Mac und die Texte, den Teller, die frühstücke ich. Ich bin am Zittern, ich hab mindestens nen Vitaminmangel. Für doofen Flow hab ich in meinen Adern Liebe für alle. Dass das hier wieder doof wird, das hab ich erleben dürfen. Denn das ist Hero Kamikaze, Deutschlands Nebenwirkung. Deutscher Rap.